Hi. Ah, oh mein Gott, du hast die Karten nicht, stimmt's? Stimmt. Nein. Warum nicht? Ich dachte, die Sache ging klar. Mein Vater hat keine bekommen. Aber er arbeitet doch in Los Angeles bei der Zeitung. Die bekommen immer Karten. Ja, aber diesmal waren es nur 2 oder 3. Die gingen natürlich an die Filmkritiker vom Kulturteil. Der neue Star Wars Film. Und wir wären um ein Haar bei der Premiere gewesen. Es ist zum Heulen. Ja, ich weiß. Zum aus der Haut fahren. Wir fahren zur Premiere. Ach, und wie sollen wir reinkommen? Wir gehen einfach rein. Und du meinst, die lassen uns durch, weil wir schwarze Anzüge tragen oder wie Filmstars aussehen? Weil wir aus einem goldbeschlagenen Rolls-Royce steigen werden. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, Morten. Was haben Sie denn gemacht, Morten? Ein kleiner Unfall. Ich bin beim Polo vom Pferd gefallen und habe mir das Bein gebrochen. So, Polo. Gibt es eine Sportart, die besser zu Ihnen passen würde? Gebrochen? Ja, zum Glück übe ich meinen Beruf im Sitzen aus und die Kupplung kann ich seit einer Woche wieder bedienen. Wohin darf ich euch bringen? Nach Los Angeles, bitte. Zum Chinese Theater. Sehr wohl. Du Scheiße, da kommen wir nie rein. Klar kommen wir rein. Auf geht's, Leute. Viel Glück. Guten Tag, die Herren. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, alles geschafft hier. Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Ihre Einladung sehen? Ich habe keine Einladung. Ich bin auf ausdrücklichen Wunsch eines Freundes hier. Und wer ist dieser Freund? Peter Shaw. Er steht neben ihm. Sein Vater arbeitet beim Film. Ja, genau. Und wie ist der Name Ihres Vaters? Henry Shaw. Einen Augenblick bitte. Der Name ist hier aber nirgendwo aufgeführt. Nun ja, er kann auch leider nicht kommen, weil er andere dringende Verpflichtungen hat. Tut mir leid, aber ohne schriftliche Einladung muss ich Sie bitten zu gehen. Aber mein Vater wollte, dass wir heute Abend hier sind. Einen Augenblick. Die Gelegenheit, sich in den Kinosaal zu verdrücken, Jungs. Besser nicht, sonst gibt's wirklich Ärger. Wo ist der Türsteher denn? Da hinten bei... Das ist George Lucas. Oh Mann, George Lucas, ja! Oh. Das war's dann wohl. Mr. Lucas ist kein Henry Shaw bekannt. Nun verschwindet. Klar kommen wir da rein, Peter. Gar kein Problem, Peter. Du musst doch ganz locker bleiben, Peter. Das hat ja wirklich hervorragend geklappt. Nun sei nicht ungerecht. Justs Idee war gut. Dass sie nicht funktioniert hat, ist nicht seine Schuld. Sondern die von George Lucas. Oh mein Gott, wir haben George Lucas gesehen. Was machen wir jetzt? Wir stehen dumm in Los Angeles herum und kommen nicht mehr nach Hause. Darf ich die Herrschaften nach Hause fahren? Morten? Sie sind ja noch da. Ich dachte, es sei besser, ein paar Minuten zu warten, um sicher zu gehen, dass euer Vorhaben tatsächlich von Erfolg gekrönt ist. Das war eine großartige Idee, Morten. Morten? Ah, guten Tag, Sir. Einen Moment bitte. Verzeihung, es gehört sich nicht, eine Fahrt zu unterbrechen, aber es handelt sich um einen Notfall. Würde es euch stören, einen kleinen Umweg zu machen und einem weiteren Fahrgast Platz zu gewähren? Nein, natürlich nicht, Morten. Wenn es ein Notfall ist. Vielen Dank. Ich bin in wenigen Minuten bei Ihnen, Mr. Peacock. Mr. Peacock ist der Direktor des Stedman Museums. Ich weiß nicht, worum es geht, aber er sagt, es sei dringend. Das so. Stedman Museum? Da ist doch morgen diese Ausstellungseröffnung. Ein paar Wochen lang wird man einen berühmten Edelstein sehen können. Den blauen Diamanten, auch Feuer des Mondes genannt. Ich nehme an, dass es darum geht. Vermutlich gibt es in letzter Minute noch Vorbereitungen zu treffen. Nur keine Umstände, Morten. Bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie sitzen. Oh, Verzeihung. Ich wollte eure Fahrt bestimmt nicht unterbrechen. Tut mir wirklich sehr leid. Darf ich mal? Können wir Ihnen irgendwie helfen, Sir? Ich habe etwas verloren. Ja, verloren. Mein Cheftimer. Ein Notizbuch, versteht ihr? Ich muss ihn hier im Wagen liegen gelassen haben. Haben Sie zufällig meinen Cheftimer gefunden, Morten? Ganz zufällig? Tut mir leid, Sir. Nein. Ach, zu dumm. Da liegt er noch im Büro. Ich müsste dort ganz dringend hin. Wirklich dringend. Ich bin ohne meinen Cheftimer nur ein halber Mensch. Darin steht mein ganzes Leben. Jedenfalls alles, was mit Namen, Zahlen und Terminen zu tun hat. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Peacock. James Peacock. Direktor des Stedman Museums. Justus Jonas. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Also, ich hab nichts dagegen, einen kleinen Abstecher zum Museum zu machen. Morten, zum Museum bitte. Sehr wohl, der Herr. Während der Fahrt redete Mr. Peacock ohne Punkt und Komma. Über seinen Cheftimer, über die Ausstellung und über den Edelstein. Das Feuer des Mondes bringt stolze 437 Karat auf die Waage. Wollt ihr ihn euch ansehen? Ja, gerne. Geht das denn? Ich muss ohnehin in mein Büro. Da kann ich euch auch mitnehmen. Das wäre dann eine Premiere. Ihr werdet die Ersten sein, die das Feuer des Mondes hier zu Gesicht bekommen. Ah, wenigstens eine Premiere, die klappt. Möchten Sie nicht mitkommen, Morten? Ich würde Sie selbstverständlich gern begleiten, wenn Sie mein reduziertes Tempo in Kauf nehmen. Aber natürlich. Kommen Sie, kommen Sie. Jetzt habe ich 30 Sekunden Zeit, um den Alarm zu verhindern. Die einzige Nummer, die ich mir merken kann. Es hat sehr lange gedauert. Aber jetzt ist sie. Der blaue Diamant befindet sich im dritten Stock. Wir müssen sowieso ganz nach oben. Verzeihung, ich fürchte, ich werde Sie nicht begleiten können. Treppensteigen zählt zurzeit nicht zu meinen Hobbys. Oh, mein Lieber, kein Problem. Gar kein Problem. Nehmen wir einfach den Aufzug. Oder wollt ihr euch noch ein paar andere Dinge anschauen? Ich hätte nichts gegen eine kleine Führung einzuwenden. Na schön. Gehen wir zu Fuß und Morten nimmt den Fahrstuhl. Wir treffen uns oben. Ich begleite Sie, Morten. Willst du dich denn nicht umsehen, Just? Doch, aber ich gehe den umgekehrten Weg. Von oben nach unten. Das macht das Treppensteigen einfacher. So wirst du deine überflüssigen Funde nie los. Komm, aber nichts anfassen. Die ausgeschaltete Alarmanlage war nur für die Ein- und Ausgänge. Die wertvollen Exponate sind extra gesichert. Okay. Was ist denn jetzt los? Warum ist das Licht aus? Was hat das mit der Alarmanlage zu tun? Mr. Peacock? Jemand ist hier. Aber wie? Ich weiß es nicht. Ich muss ins Sicherheitsbüro und den Strom wieder anstellen. Das Feuer des Mondes. Da will jemand den blauen Diamanten stehlen. Ich laufe ins Büro. Einer von euch muss das Feuer des Mondes bewachen. Das übernehme ich. Bob, du begleitest Mr. Peacock. Das Büro ist im dritten Stock. Dort kann ich prüfen, was mit dem Strom ist. Nur dort. Hier tut sich gar nichts. Überhaupt nichts. Der Strom ist weg, überall. Gibt es denn kein Notstromaggregat? Gibt es. Aber entweder hat er sich nicht eingeschaltet oder die Verbindungen wurden unterbrochen. Das Telefon. Das müsste doch noch funktionieren. Das ist nur ein Haustelefon. Der Anruf muss vom Verwaltungsbüro weitergeleitet werden. Ja, dann sollten wir ins Verwaltungsbüro gehen. Du hast recht, das ist das Beste. Die Verwaltung ist nur leider ganz unten. Den Fahrstuhl können wir wohl nicht benutzen. Der Fahrstuhl? Ist der etwa stecken geblieben? Wahrscheinlich. Aber das kriegen wir in den Griff. Na, hoffentlich. Als sie schließlich den Treppenabsatz erreichten, zuckte Bob zusammen. Die Tür wurde geöffnet und mehrere dunkle Gestalten traten ein. Er konnte sich gerade noch mit Mr. Peacock hinter eine Säule ducken. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Stimme hat recht behalten. Kommt, Leute. Das Feuer des Mondes wartet auf uns. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Der Fahrstuhl ist stehen geblieben. Was Sie nicht sagen. Keine Sorge, Justus. Das dauert nicht lange. Sie haben nicht zufällig eine Taschenlampe dabei? Nein, aber ein Feuerzeug. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Pfeife, mein einziges Laster. Vielleicht kriegen wir das Ding ja selbst wieder in Gang. Da tut sich gar nichts. Ich probiere es mal mit dem Notruf. Da. Hallo? Ist da jemand? Blöde Frage, natürlich ist da niemand. Wer sollte auch hier sein? Ich werde das Gefühl nicht los, dass da was nicht stimmt. Wo bleiben die nur? Und wo bleibt der Strom? Kommt, Leute, das Feuer des Mondes wartet auf uns. Beth, Doc und Ernie, ihr holt ihn. Wir bleiben so lange hier unten und passen auf. In Ordnung, Alpha, wir beeilen uns. Verdammt, komm hoch! Reiß dich zusammen, Peter, denk nach. Was ist jetzt das Schlauste? Ich muss das Feuer des Mondes in Sicherheit bringen. Ah, da ist der Stein. Ich brauche irgendwas, womit ich die Vitrine einschlagen kann. Der Stuhl. Was war das? Mist, hier komme ich nicht mehr raus. Schnell hockte sich Peter auf den Boden neben eine der Ausstellungspuppen und verharrte. Das Klirren kam aus dieser Halle. Das ist der einzige Ausgang. Er muss also noch hier sein. Wer? Ja, was weiß ich. Irgendjemand ist hier. Finden wir ihn. Was ist los, Doc? Diese Figuren. Ich habe sie im ersten Augenblick für echte Menschen gehalten. Wenn du Angst vor Schaufensterpuppen hast, ist dies der falsche Job für dich. Da, der Glaskasten. Der blaue Diamant ist weg. Da! Da ist er! Ich brauche ein Versteck. Gehetzt blickte er sich um. In dem Saal auf der rechten Seite befand sich die Wikinger-Ausstellung, die von der riesigen Nachbildung eines Schiffes beherrscht wurde. Peter übersprang die Absperrung und erklomm den hölzernen Rumpf. Lautlos kletterte er über die Reling und duckte sich. Wohin ist er gelaufen? Ich hab keine Ahnung, Bert. Am besten trennen wir uns. Ich übernehme diesen Raum. Alles klar. Jemand betrat die Wikinger-Ausstellung. Der Strahl einer Taschenlampe glitt über das Schiff. In Ordnung, Alpha. Wir beeilen uns. Das war knapp. Wir müssen Hilfe holen. Die Polizei! Die Polizei anrufen! Schnell! Wo ist das Verwaltungsbüro? Unten, hinter einer Tür, neben dem Kassenhäuschen. Direkt daneben. Wenn wir die Treppe runtergehen, dann sehen uns die beiden, die zurückgeblieben sind, sofort. Es gibt noch ein anderes Treppenhaus. Für das Personal. Okay, dann los! Hinter der Tür befindet sich das Foyer. Die Verwaltung liegt direkt gegenüber. Deren Tür verschlossen ist. Richtig. Aber ich habe den Schlüssel. Ich habe alle Schlüssel. Ah, super. Im Foyer stehen die beiden Männer. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schleichen uns rüber, oder wir rennen so schnell es geht los, schließen auf, verschwinden im Büro und sperren wieder ab. Ich werde erstmal vorsichtig diese Tür öffnen, und rausspielen. Ja, das ist am besten. Okay. Aber wenn sie uns bemerken, dann laufe ich los. Geben Sie mir den Schlüsselbund. Ich glaube, ich bin schneller drüben. Gut. Ja, gute Idee. Das hier ist der richtige Schlüssel. Sind Sie sicher? Es ist immer noch stockfinster hier. Bei meinen Schlüsseln kenne ich mich aus. Gut, los geht's. Alpha, es gibt Probleme. Was ist los? Wir kamen oben an und hörten ein Klirren. Der Stein ist weg. Jemand ist uns zuvorgekommen. Wie bitte? Jemand ist euch zuvorgekommen? Hier ist kein jemand! Doch, Alpha. Wir haben ihn weglaufen sehen. Ihr habt was? Wer ist er? Wo ist er? Er ist uns erwischt. Er ist... Jemand schnappt uns das Feuer des Mondes vor der Nase weg und ihr lasst ihn entkommen? Findet ihn. Siwi, du bleibst hier und bewachst die Ausgänge. Er darf uns auf keinen Fall entkommen. Die letzte Chance... Der Schlüssel passt nicht. Halt! Hier ist er! Umdrehen. Rühr dich nicht, sonst knallt's. Stell dich darüber. Wohin? Nicht du! Du da, Fitzack! Los, rüber! Gut gemacht, Siwi. Sieh an, ein paar Museumsbesucher haben die Öffnungszeiten missverstanden. Wer seid ihr? Ich bin Museumsdirektor Peacock. Bob Andrews. Oh, der Direktor persönlich. Welch eine Ehre! Was habt ihr hier zu suchen? Ich wollte meinen jungen Freund die Ausstellung zeigen. So ein Zufall. Das hatten meine Freunde und ich auch vor. Bei der Gelegenheit habt ihr gleich den blauen Diamanten mitgehen lassen. Wo ist er? Wir haben ihn nicht. Durchsucht sie. Der Junge hat recht. Sie waren es nicht. Der Dieb muss nach oben sein. Aha, dann seid ihr also in Begleitung. Wer ist da oben? Wer? Ich weiß es nicht. Ich... Spiel keine Spielchen mit mir. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wir wissen nicht, wer sich hier rumtreibt. Wir hatten ja auch keine Ahnung, dass Sie auftauchen würden. Überhaupt keine Ahnung. Nein. Und das soll ich glauben? Glauben Sie, was Sie wollen. Es ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Jawohl. Wer? Ich weiß es nicht. Schon gut, Alpha. Er weiß es wirklich nicht. Die Entscheidungen treffe ich, Beth. Plötzlich riss Alpha die Augen auf und schnappte nach Luft. Er zog einen Inhalator hervor und atmete das zischende Gas ein. Langsam beruhigte er sich wieder. In Ordnung, Siwi. Du bleibst hier und bewachst die Ausgänge. Beth, Doc, Ernie, ihr sucht diesen Kerl. Ich bringe unsere Gäste ins Sicherheitsbüro. Da rein, was? Los! Was haben Sie jetzt vor? Warten! Damit kommen Sie nicht durch. Nein, nein, niemals! Womit? Mit dem Diebstahl des blauen Diamanten. Die Polizei wird Sie schnappen. Ganz gleich, wie geschickt Sie sich anstellen. Besser, Sie stellen sich sofort. Ja, sofort. Ha, mich stellen? Niemand weiß, dass wir hier sind. Niemand weiß, wer ich bin und wohin ich gehen werde. Wir werden den Unbekannten finden, ihm den Stein abnehmen, ihn töten und spurlos verschwinden. Ihn töten? Ihr kennt ihn also doch. Nein, wir wissen wirklich nicht, wer das ist. Wir... Ich hole Hilfe, Junge. Nein, bleiben Sie hier, Mr. Peacock. Hier geblieben, Direktor. Als das Licht der Taschenlampe verschwunden war, atmete Peter auf. Sie hatten ihn nicht entdeckt, aber das war nur eine Frage der Zeit. Ich muss verschwinden. Ich muss die Polizei alarmieren, ich muss nachdenken. Vielleicht sind die Gangster noch ganz in der Nähe und warten nur darauf, dass ich herauskomme. Ah! Oh, ich blute ja. Ich muss mich beim Zerschlagen der Vitrine geschnitten haben. Ihr durchsucht systematisch das ganze Museum. Oben bis unten. Na, großartig. Johnny, du bleibst auf dem Gang, damit er uns nicht entwischt. Besser nicht suchen, Raum für Raum ab. Hier ist was. Leuchte mal rüber. Das ist Blut. Jemand ist auf das Schiff geklettert. Mr. Peacock! Bleib stehen! Aber er braucht Hilfe! Na schön. Er ist nur bewusstlos. Natürlich. Hätte ich ihn umbringen wollen, hätte ich meine Waffe anders benutzt. Ich hoffe, du lernst aus seinem Fehler. Hey, komm raus! Wir wissen, dass du da oben bist. Du hast keine Chance. Vielleicht ist er gar nicht mehr da, Bert. Finden wir es doch raus. Ich werde draufklettern. Hol Ernie zur Verstärkung. Okay. Habt ihr ihn? Fast. Er ist da oben. Wahrscheinlich ebenfalls. Peter blieb nur eine Chance. Er musste sie ablenken. Sein Blick fiel auf das Segel, das mit einem locker geknoteten Tau in Spannung gehalten wurde. Blitzschnell zog er seine Schuhe aus. Als die Frau an Deck kam, schleuderte er einen zum Heck des Schiffes. Den zweiten warf er gleich hinterher. Der Schuh flog über die Reling und krachte auf einen Schaukasten. Für einen Augenblick war sie abgelenkt. Peter sprang auf, riss das Tau los und schlüpfte unter dem fallenden Segel hindurch. Auf der anderen Seite kletterte er über die Brüstung auf den Boden. Es hatte funktioniert. Die drei hatten nur auf das Poltern der Schuhe und das herunterkrachende Segel geachtet, ohne ihn zu bemerken. Tja, muss hier irgendwo sein. Peter war noch 3 Schritte vom Ausgang entfernt, da... Doc, Beth, da ist er! Ich muss runter, aus dem Museum raus. Mist, da steht auch einer. Hey! Die Strümpfe. Bitte, sei offen, Tür. Treppenhaus. Ich muss die Tür versperren mit dem Stuhl. Verflucht, der hat die Tür versperrt. Oh, ein Versteck. Und da ist der Fahrstuhl. Jus! Mit eisernem Griff legte sich eine Hand auf seinen Mund. Vielleicht sollten wir durch Eigeninitiative versuchen, unserem Gefängnis zu entkommen. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Machen Sie bitte nochmal Licht. Sehr wohl. Offensichtlich hat man hier so auf das Notrufsystem vertraut, dass man einen Notausstieg für unnötig hielt. Sie haben nicht zufällig einen Schraubenzieher dabei? Zufällig doch. Wie bitte? In meiner Jugend war ich Pfadfinder. Abgesehen davon habe ich gelernt, dass es von Nutzen sein kann, ein Taschenmesser bei sich zu tragen. Morten, Sie sind ein Genie! Sie sind größer als ich. Also schlage ich vor, die Rollen zu tauschen. Ich leuchte und Sie schrauben die Abdeckung ab. Sehr wohl. Moment mal. Hören Sie das? Da war ein Geräusch. Das ist wohl unsere Rettungsmannschaft. Oh, Just! Du gehörst nicht zu denen, oder? Sei leise. Wer sind Sie? James Elroy. Ich bin der Nachtwächter. Der Nachtwächter? Wissen Sie, was hier vor sich geht? Ich weiß, dass der Strom ausfiel und 5 Leute ins Museum eindrangen. Ich wollte die Polizei alarmieren, doch hier funktioniert buchstäblich nichts mehr. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen den blauen Diamanten in Sicherheit bringen. Lasst ihn doch. Ja, ich habe ihn. Gib ihn mir. Ich weiß ein absolut sicheres Versteck. Wir müssen verschwinden. Just, ich komme wieder. Ich habe heute ein verdammt schlechtes Timing. So, geschafft. Die Platte lässt sich abnehmen. Das hätten wir also. Meinen Sie, dass Sie hochklettern können? Es tut mir außerordentlich leid, aber ich kann mein Bein nicht beugen. Na schön, dann muss ich es wohl versuchen. Hier sind keinerlei Vorsprünge oder Einbuchtungen in den Wänden. Ich muss mich also an den Drahtseilen hochziehen. Sei vorsichtig. Viel Glück. Ja, danke. Kann ich gebrauchen. Ich rutsche ab. Was ist passiert? Schaffst du es noch einmal? Nicht mit diesen Händen. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich fürchte nein. Oh, das verflixte Seil. Ich komme zurück. Gehen Sie zur Seite, Morten. Tja, so viel zu unseren genialen Ausbruchsplänen. Was ist denn jetzt los? Ich habe nichts getan. Wirklich. Finger weg, klar? Bob muss die Gegensprechanlage aktiviert haben. Wie sind Sie eigentlich in das Museum gekommen? Durch die Tür. Ich meine, wie haben Sie die Alarmanlage ausgeschaltet? Warum bist du denn plötzlich so gesprächig, Kleiner? Es interessiert mich einfach. Willst wohl später auch mal so ein Ding drehen, was? Na schön. Ich gebe dir Unterricht, bis meine Leute den Kerl geschnappt haben. Ein Museum ist mit verschiedenen Sicherheitssystemen ausgestattet. Fällt eines aus, springt ein anderes dafür ein und der Vorfall wird sofort gemeldet. Aha. Beim Statman-Museum sind es 5 Quellen, die den Komplex mit Energie versorgen. Und man muss alle gleichzeitig ausschalten, damit kein Alarm ausgelöst wird. Dann ist es also kein Zufall, dass Sie zu 5 hier sind. Aber woher wussten Sie, wo die Verbindungen liegen? Das war Sache des Auftraggebers. Sie arbeiten im Auftrag von jemandem. Ich dachte, Sie hätten es selbst auf den Stein abgesehen. Ich? Niemals. Kostet viel zu viel Mühe, sowas in Geld zu verwandeln. Nee, das überlasse ich lieber anderen Leuten. Ihrem Auftraggeber. Und wer ist das? Du machst mir Spaß, Junge. Ich komme mir vor wie bei einem Polizeiverhör. Du willst Namen, was? Selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht sagen. Wieso? Wissen Sie etwa den Namen Ihres Klienten nicht? Ich kenne nicht mal sein Gesicht. Aha. Alles lief über Telefon. Wir nennen ihn nur die Stimme. Er erklärte mir, wie man die Alarmanlage umgeht. Wenn die Stimme das so genau weiß, warum stiehlt sie das Feuer des Mondes dann nicht selbst? Es bleibt ja immer ein gewisses Restrisiko. Wie wir gerade sehr schön am eigenen Leib erfahren. Was ist denn hier passiert? Direktorchen wollte abhauen. Ich musste ein paar Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wo ist er? Der Stein? Immer noch im Besitz? Der Dieb, nicht der Stein. Er ist uns entwischt. Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden. Herr, ist uns entwischt. Wir hätten ihn noch zweimal fast gehabt. Aber er ist erstaunlich schnell. Und er hat ein halbes Wikingerschiff auf uns runterkrachen lassen. Euer Wikingerschiff interessiert mich nicht. Ihr Idioten habt ihn entkommen lassen. Er ist ja noch irgendwo. Irgendwo. Und wann gedenkt ihr ihn zu finden? In 2 Stunden, im Morgengrauen oder doch erst, wenn der Sicherheitsdienst morgen früh die Türen öffnet? Wann, ihr Vollidioten? Wann? Du darfst dich nicht so aufregen. Nun gut. Ihr seid zu dritt und habt es nicht geschafft, diesen Burschen zu finden. Aber das Gebäude ist riesig. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu... Ihr seid Versager! Ab jetzt werde ich die Sache in die Hand nehmen. Ernie, du bleibst hier und passt auf unseren lieben Direktor auf, falls er zu sich kommen sollte. Doc, Beth, ihr kommt mit mir. Hey, was? Du bist meine Geisel. Wenn ich deinem Freund klar mache, dass du nicht mehr lange unter den Lebenden weilst, wenn er sich nicht stellt, kommt er schon raus. Aber ich kenne diesen Typen doch gar nicht. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir deine Geschichte abgenommen habe. Vorwärts! Allergrößten Schwierigkeiten. Peter auch. Wir müssen doch was tun können. Wenigstens wissen wir jetzt, worin wir genau hier verstrickt sind. Aber solange wir hier festsitzen, hilft uns das auch nicht weiter. Ich denke, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Solange die Gangster nicht wissen, dass wir hier sind, haben wir noch eine Chance. Vielleicht haben sie recht, Morten. Ach so. Ist Ihnen bei dem Gespräch vorhin etwas aufgefallen? Nein, nichts Auffälliges. Warum? Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber die Stimme des einen kam mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher, aber mir war so, als würde ich diesen Menschen kennen. Es war ruhig geworden in Peters Nähe. Immer wieder waren die Gangster an ihm vorbeigekommen, ohne ihn zu entdecken. Der zweite Detektiv hatte sich ruhig verhalten und sein Versteck nicht verlassen. Da hörte er plötzlich eine Stimme. Ich weiß, dass du dich irgendwo versteckst. Wir haben deinen Freund Bob und den Direktor in unserer Gewalt. Also komm raus, wenn du nicht willst, dass deinen Freunden was passiert. Ich gebe dir 10 Minuten. Wenn du bis dahin nicht im Sicherheitsbüro aufgetaucht bist, wirst du sie nicht lebend wiedersehen. Verdammt. Hören wir nichts mehr. Was treiben die denn da oben? Es sind erst ein paar Minuten vergangen. Wenn wir doch nur aus diesem verfluchten Fahrstuhl rauskämen. Wenn wir nur... Jemand ist über uns. Justus, Morten? Peter! Dem Himmel sei Dank! Was ist los? Wir haben Einbrecher im Haus, Justus. Sie wollen... Wissen wir alles. Bob hat dafür gesorgt, dass wir alles mithören können, was im Sicherheitsbüro gesprochen wird. Mithören? Wie denn? Nein, erklär es mir später. Wir haben nicht viel Zeit. Sie wollen Bob umbringen, wenn ich nicht gleich im Büro auftauche. Umbringen? Ja, verdammt. Wie lautet dein Plan? Plan? Ich hab keinen Plan. Kein? Du hast immer einen Plan, Justus. Ja, du musst auf jeden Fall hingehen, Peter. Wer weiß, was sie mit Bob anstellen. Das ist mir klar. Ist das alles? Sonst wird dir nichts sein? Sie wollen nur den Diamanten. Vielleicht lassen sie euch gehen, wenn sie ihn haben. Ich hab den Stein aber nicht mehr. Was? Elroy, der Nachtwächter, hat ihn. Und wo ist der jetzt? Keine Ahnung. Er wird den Diamanten versteckt haben und danach sich selbst. Na schön. Geh jetzt ins Büro. Hoffentlich glaubt man dir, dass du nicht weißt, wo der Stein ist. Das hoffe ich auch. Ich geh dann mal. Bis später. Bis später. Viel Glück. Jetzt haben die Verbrecher Bob, Peter und den Direktor in ihrer Gewalt. Wir sind die einzigen, die übrig bleiben. Aber das hilft uns nicht weiter. Da ist immer noch dieser Nachtwächter. Ja, der Nachtwächter. Irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Die Polizei hätte längst hier sein müssen. Wie das? Die Polizei weiß nichts von alledem. Und genau das macht mich stutzig. Ein Nachtwächter hat Schlüssel für alle wichtigen Türen. Wieso ist ihm dann die Flucht noch nicht gelungen? Tritt ein. Was ist mit dem Direktor? Ist er... Nur bewusstlos. Willkommen in unserer kleinen, bescheidenen Runde. Ich bin Alpha und ich freue mich sehr, unseren verschollenen Gast endlich begrüßen zu dürfen. Du also hast Beth, Doc und Ernie so auf Trab gehalten. Aber jetzt haben die Spielchen ein Ende. Es freut mich, dass du das eingesehen hast. Angenehm. Peter. Ich habe gesagt, die Spielchen sind vorbei. Ich hab den blauen Diamanten nicht. Natürlich hast du ihn. Rück ihn raus. Ich sag die Wahrheit. Ich hab den Stein jemand anderen gegeben. Jemand anderem? Es ist niemand mehr hier. Doch, der Nachtwächter. Der Nachtwächter? Ich wusste auch nicht, dass es einen gibt. Aber er stand plötzlich hinter mir und hat meinen Stein weggenommen. Er wollte ihn an einen sicheren Ort bringen. Du lügst. Nein. Als der Typ den Diamanten hatte, ist er verschwunden. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich zähle bis drei und dann sagst du mir die Wahrheit. Eins. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Zwei. Wirklich, Mr. Alpha, ich weiß nicht, wo der Diamant ist. Drei. Du hattest deine Chance. Nein, ich... Du sagst also doch die Wahrheit. Speziell für diese Fälle entferne ich immer eine Kugel aus dem Magazin. Aber ich warne dich. Der nächste Schuss ist scharf. Warum wusste niemand etwas von einem Nachtwächter? Keine Ahnung, die Stimme hat nichts davon erwähnt, oder? Die Stimme hat mir versichert, es gäbe keinen. Und ihr habt bei eurer Suche nicht einmal den Schatten eines Nachtwächters gesehen, nicht wahr? Nein, wir... Warum laufen hier zig Leute rum, von denen wir keine Ahnung haben? Wie viele verstecken sich noch in diesem verdammten Museum? Sucht ihn, durchkämmt jeden Winkel dieses Gebäudes. Worauf wartet ihr? Halt, ich werde mit euch gehen. Doc, du bleibst hier und bewachst unsere Freunde. Alles klar, Alpha. Peter? Ja? Barfuß? Das ist eine lange Geschichte. Ja, okay. Was haben Sie mit Mr. Peacock gemacht? Ja, er wollte abhauen. Alpha hat ihn niedergeschlagen. Sei bloß vorsichtig. Ich muss mal kurz pinkeln. Rührt euch nicht von der Stelle. Bin sofort wieder da. Hat die Tür verkeilt. Wahrscheinlich mit einem Stuhl. Ja, das geht mit den Stühlen hier ganz gut. Was jetzt? Was meinst du? Wir sind allein, das müssen wir ausnutzen. Ja, und wie? Die Tür ist zu, das Fenster vergittert. Ja, wir kommen hier nicht raus. Justus, dem ist bestimmt was eingefallen. Wo ist diese Sprechanlage? Hier, hinter dem Tischkalender. Just, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Wir sind gerade allein, aber nicht lange. Hast du mitgehört? Ja, alles. Aber was erwartest du jetzt von mir? Einen Plan, was sonst? Du bist lustig, Bob. Ich habe keinen. Gibt es wirklich keinen Weg, die Tür aufzukriegen? Ja, selbst wenn. Doc würde das sofort hören. Und glaub mir, es ist kein Spaß, stundenlang durch das Museum zu rennen. Wir würden nicht weit kommen. Es sei denn, ihr nehmt einen Weg, mit dem niemand rechnet. Und was für ein Weg soll das sein? Dies ist doch ein modernes Gebäude. Seht ihr zufällig einen Luftschacht in eurem Büro? Hä? Ja. Just, du bist genial. Hier ist tatsächlich einer. Du würdest zwar nicht durchpassen, aber für uns dürfte das kein Problem sein. In Ordnung. Doc ist jeden Moment zurück. Wir müssen uns beeilen. Ich klemme die Sperre wieder in die Sprechtaste, damit ihr weiter zuhören könnt. Wir versuchen hier irgendwie rauszukommen. Also, bis später. So. Mit dem Stuhl komme ich an den Luftschacht ran. Peter, gib mir mal die Schere da. Hier. Damit müsste ich die Schrauben rausdrehen können. Die sitzen hier nicht sehr fest. Mist, die Zeit reicht nicht. Doc ist jede Sekunde wieder hier. Also ich wäre mit dem Pinkeln längst fertig. Wir müssen mehr Zeit gewinnen. Wir müssen die Tür verschließen oder so. Oh, Ich Esel. Du hast die Schlüssel? Warum sagst du das nicht gleich? Ja, vergessen. Ich weiß bloß nicht, welcher der richtige ist. Aber das kriege ich schon raus. Mach du so lange am Gitter weiter. Jo. Okay. Nein, der auch nicht. Der auch nicht. Vielleicht der mit dem Grünen hier. Ah, der passt. Ja. Doc kommt so schnell nicht wieder in dieses Büro. Bist du soweit? Gleich. Vergiss nicht, den Tischkalender vor die rote Lampe zu stellen. Oh, danke für den Hinweis. So, ich hab's. Ah, das wird eng. Ich kletter schon mal rein. Okay. Wo soll ich die Schrauben hin tun? Keine Ahnung. Werf sie in den Papierkorb. Gute Idee. So. Und jetzt zieh mich mal hoch. Sag mal, was hast du denn gegessen? Schwachmotte. Ja. Ja. Noch ein Stück. Achtung. Okay. So, ich zieh das Gitter wieder ran. So. Alles klar. Vorwärts, Peter. Wohin wollen wir eigentlich? Keine Ahnung. Möglichst weit weg, damit Doc uns nicht hört, wenn er zurückkommt. Wenn er vom Teufel spricht, das dürfte er sein. Hat wohl gerade gemerkt, dass wir ihn ausgesperrt haben. So, das dürfte reichen. Such mal einen Ausgang. Du bist witzig. Ausgänge sind ja jede Menge. Welchen sollen wir nehmen? Ja, am besten einen, der in ein Büro führt oder so. Da können wir dann ungestört unsere nächsten Schritte überdenken. Hier sieht es gut aus. Oh Mann, wir sind so dämlich, Bob. Warum das denn? Die Gitter sind natürlich überall verschraubt. Ach du Scheiße. Da habe ich gar nicht dran gedacht bei der ganzen Aufregung. Super, und jetzt? Jetzt hilft nur noch rohe Gewalt. Bist du verrückt? Das hört man mal herbei. Der ist recht durch den Lüftungsschacht. Was war das? Doc hat aufs Schloss geschossen. Jetzt steht er im Büro und wundert sich, wo wir geblieben sind. Na, und früher oder später wird er begreifen. Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Lärm hin oder her. Also. So. Und raus. Verschlossen. Naja, das werden wir gleich haben. Schlüsselbund. Was machen wir, wenn wir Alpha und Co. direkt in die Arme laufen? Ja, werden wir nicht. Die haben den Schuss bestimmt alle gehört und gehen jetzt zum Sicherheitsbüro. Sie werden überlegen, wie wir verschwinden konnten. Und dann machen sie einen Plan, wie sie uns wieder einfangen können. Und in dieser Zeit können wir uns frei bewegen. Wir gehen zu Justus, der die Bande belauscht, um uns zu sagen, welche Pläne sie haben. Genial. Genau. Ah, der passt. Wunderbar. Okay, die Luft ist rein. Los geht's. Mein Gott, jetzt hat er die Tür aufgeschossen. Ich hoffe, Bob und Peter sind weit genug gekommen, um nicht entdeckt zu werden. Das hoffe ich auch. Ich mache mir Vorwürfe. Hätte ich Mr. Peacock nicht abgeholt, wärt ihr gar nicht in diese Lage geraten. Hätten sie Mr. Peacock nicht abgeholt, wäre die Bande über alle Berge und der Stein für immer verloren. Ich habe euch in Gefahr gebracht. Es gehört sich nicht, Gäste zu fahren, wenn man andere noch nicht am Zielort abgesetzt hat. Ich habe so etwas noch nie getan. Wir haben schließlich unser Einverständnis gegeben. Nun hören Sie schon auf, sich Vorwürfe zu machen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Du hast recht, Justus. Hoffentlich schaffen es Peter und Bob bis hierher. Psst. Jetzt hat Doc begriffen, dass sich im Büro niemand versteckt. Er holt wohl die anderen. Hoffentlich stolpert er dabei nicht zufällig über Bob und Peter. Justus? Wir sind's. Bob! Ach, dem Himmel sei Dank. Sind Sie schon im Büro? Habt ihr sie belauschen können? Nein, aber ich habe andere Neuigkeiten für euch. Es gibt keinen Nachtwächter. Bitte? Der Mann, der sich als Nachtwächter ausgibt, ist Doc. Was? Doc? Aber woher? Ich habe seine Stimme wiedererkannt, als ich ihn nach dem belauschten Gespräch mit Peter an der Fahrstuhltür noch einmal durch die Gegensprechanlage hörte. Aber dann hat die Bande den Stein ja längst. Falsch. Doc hat ihn. Er will Alpha hintergehen und den Stein für sich behalten. Damit du ihn nicht verraten kannst, hat er sich als Nachtwächter ausgegeben. Aber das ist nicht alles. Ich weiß auch, wo der Stein jetzt ist. Wo er jetzt ist? Ich denke, Doc hat ihn. Ich glaube nicht, dass er so dumm ist und ihn in der Tasche mit sich herumträgt. Er hat ihn versteckt, um als ganz normaler Besucher zurückzukommen und sich den Stein zu holen. Da hat er ihn an einen Ort versteckt, der jedem Besucher ganz einfach zugänglich ist. Und der wäre? Die Toilette. Deshalb ist er eben dorthin verschwunden. Er musste nicht wirklich aufs Klo. Wahrscheinlich hat er den Diamant mit Klebeband unter einem Spülbecken befestigt oder ihn in einem Wasserkasten verschwinden lassen oder so. Schön und gut, aber was fangen wir jetzt mit diesem Wissen an? Vorerst gar nichts. Ihr müsst verschwinden. Versucht irgendwie in das andere Treppenhaus zu kommen, ohne durch das Foyer zu gehen. Nehmt die Tür, durch die wir reingekommen sind. In Ordnung, Just. Und was ist mit euch? Irgendwann werden die Ganoven abziehen und den Strom wieder anschalten. Dann kommen wir hier endlich raus. Und notfalls warten wir bis morgen früh. Das wird zwar weder Tante Mathilda noch meinen Magen freuen, aber es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Und jetzt sicht ab. Viel Glück! Alles klar, Erster. Bis bald. Sie können unmöglich verschwunden sein. Es tut mir leid, Alpha, ich wollte nicht... Nein, ganz sicher wolltest du nicht, aber du hast sie entkommen lassen. Ich habe den Stuhl fest verkeilt. Ich habe dir gesagt, lass sie nicht aus den Augen. Das darf nicht wahr sein. Wir rennen hier wie die allerletzten Anfänger durch dieses Museum auf der Suche nach einem unsichtbaren Nachtwächter und zwei vorlauten Jungs. Dass unser lieber Herr Direktor noch immer selig schlafend hier herumliegt, ist wohl reiner Zufall. Ich sage dir eins, Doc, die Sache hat Konsequenzen für dich. Sehr große Konsequenzen. Wo sind sie? Alpha, sieh mal dort oben. Ein Luftschacht. Ein Luftschacht. Sie sind durch dieses verdammte Ding gekrochen. Ihr seid Versager. Versager seid ihr alle. Was ist das? Warum hat hier irgendetwas Strom? Das ist die Notrufanlage für den Lift. Das sehe ich. Diese schlauen Burschen. Sie haben die Sprechverbindung eingeschaltet, um uns belauschen zu können. Nur zu dumm, dass ich es bemerkt habe. Jetzt wissen wir, wo sie hinwollen. In den Fahrstuhl. Ein so gutes Versteck, dass ich erst in ein paar Stunden darauf gekommen wäre. Ernie, diesmal bewachst du den Dicken. Beth und Doc, ihr haltet Wache an den Treppenhauseingängen. Ich werde allein zum Fahrstuhl gehen. Noch einmal entwischen mir die beiden nicht. Justus hat aber gesagt, wir sollen sofort verschwinden. Seit wann tust du, was Justus sagt? Seit ich mit ihm einer Meinung bin. Ich will hier raus, so schnell wie möglich. Begreif doch, Peter. Vielleicht hat Justus Unrecht und Doc holt sich den Stein schon jetzt. Na, dann stehen wir dumm da. Verbrecher entkommen, blauer Diamant weg. Nein, wir müssen ihn mitnehmen, wenn wir abhauen. So können wir sicher sein, dass Alpha und die anderen noch hier sind, wenn die Polizei eintrifft. Ohne das Feuer des Mondes verschwinden sie bestimmt nicht. Nicht nach diesen Strapazen. Du bist ja witzig. Und wer kümmert sich um die Strapazen, die ich erlitten habe? Na nun, stell dich doch nicht so an, Peter. Wir sind ja gleich weg. Da vorne sind die Toiletten. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ich schau mal unter die Waschbecken. Guck du dir mal die Kabinen an. Und, hast du ihn? Absolute Fehlanzeige. Und bei dir? Nichts. Justus muss ich gehört haben. Verfluchter Mist! Justus irrt sich alle 100 Jahre einmal. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Hast du auch wirklich alle Kästen genau abgetastet? Abgetastet? Ja, ins Wasser gefasst, meine ich. Ins Wasser? Ich fasse da doch nicht rein. Du hast also nur einen Blick reingeworfen? Och, Peter, wir suchen nach einem Diamanten. Der ist im Wasser so gut wie unsichtbar. Wir hatten doch schon mal einen ähnlichen Fall, erinnerst du dich? Also los, wir sehen nochmal nach. Aber das hier ist ein Klo. Meine Güte, das ist ganz normales Leitungswasser in den Kästen. Eklig wird's erst weiter unten. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Das Feuer des Mondes. Komisch. Aber irgendwie habe ich ihn mir... naja, spektakulärer vorgestellt. Ist ja dunkel hier und jetzt lass uns abhauen. Ja, alles klar. Ich bin für meinen Geschmack auch lange genug in diesem Museum gewesen. Am Ende des Ganges müsste der Eingang zum Treppenhaus liegen. Jetzt habe ich... Verdammt, weg hier! Ja! Bob, die Schlüssel! Ja! Mach schon. Ja, einen Moment hier. Warum müssen hier nur so viele blöde Schlüssel dran? Na, der passt. Ja. Schieß ab. Ihr verfluchten Burschen. Hab ich euch endlich. Das ist das letzte Mal, dass ihr mich zum Narren gehalten habt. Was haben Sie jetzt... Was ich vorhabe? Mit euch? Gar nichts. Abgesehen davon, dass ich euch erschießen werde, wenn ihr mir nicht helft. Helfen? Wobei denn? Den Stein zu finden. Oder besser gesagt, denjenigen, der ihn versteckt hat. Aber wir wissen nicht, wo der Nachtwächter ist. Es gibt keinen Nachtwächter. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Ich bin sicher, ihr habt dieses absurde Spiel besser durchschaut als alle anderen. Aber ich bin auch kein Vollidiot. Einer meiner Leute hintergeht mich. Er hat euch den Nachtwächter vorgespielt und ich denke, dass ihr sehr genau wisst, wer das ist. Doc. Es ist Doc. Es war zwar dunkel, aber Peter hat ihn an der Stimme wiedererkannt. Doc! Ich wusste es! Dieser Verräter! Raus hier! Ja, los! Los, schließ ab! Verschwinden wir hier! Das Katz-und-Maus-Spiel ist aus. Endgültig. Endlich seid ihr mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nehmt die Jungs mit. Wir gehen zurück ins Sicherheitsbüro. Was denn passiert? Das erzähle ich euch später. Los nach oben. Und der Nachtwächter? Ich weiß eine todsichere Methode, wie wir ihn schnappen können. Habt ihr sie also erwischt? Was passiert nun mit ihnen? Gar nichts. Die Jungs machen zwar ständig Ärger, sind aber nicht weiter wichtig. Wichtiger ist der Nachtwächter. Habt ihr ihn gefunden? Noch nicht ganz. Aber ich habe einen Plan. Doc, gib mir mal deine Waffe. Wozu brauchst du denn... Frag nicht. Gut, das war Teil 1 meines Plans. Und jetzt kommt Teil 2. Rück ihn raus. Alpha, was soll denn das? Doc ist unser Nachtwächter. Er hat uns verraten. Was redest du denn da? Wieso sollte ich... Gib dir keine Mühe. Der Junge hat dich an der Stimme erkannt. Warum hast du das getan? Ich hatte einen Auftraggeber. Er versprach mir doppelt so viel Geld, wie ich von dir bekommen hätte. Wer? Die Stimme. Sag das nochmal. Die Stimme hat mir den Auftrag gegeben. Du steckst also mit ihm unter einer Decke. Dann weißt du auch, wer sich hinter der Stimme verbirgt. Nein, ich weiß es nicht. Die Stimme hat mich angerufen. Genau wie dich. Sie fragte mich, ob ich nicht etwas mehr verdienen wollte und bot mir das Doppelte an, wenn es mir gelingt, das Feuer des Mondes an mich zu bringen. Warum versucht die Stimme, uns gegeneinander auszuspielen? Das ist doch ganz klar. 5 Menschen bedeuten 5-fache Bezahlung. Aber wir hatten einen Übergabeort mit der Stimme vereinbart. Ich auch. Einen Tag früher. Der Plan war, dass ich versuche, den Stein an mich zu nehmen und die Stimme zu treffen, bevor ihr es tut. Sie wäre dann zum verabredeten Zeitpunkt gar nicht erschienen. Diese zahllosen Zwischenfälle haben es dir natürlich leicht gemacht. Aber jetzt wird es keine mehr geben. Und was dich angeht, Doc, so werde ich mir sehr genau überlegen, wie ich auf deinen Verrat reagiere. Vorher aber will ich den Stein endlich in meinen Händen halten. Wo hast du ihn versteckt? Wo, Verräter? Auf der Toilette im 2. Stock. Der Wasserkasten in der 2. Kabine von rechts. Sehr geschickt von dir. Du hättest ihn dir wohl in den nächsten Tagen als ganz normaler Besucher geholt, wie? Schön. Beth und Ernie, ihr lasst ihn nicht aus den Augen. Und die beiden Burschen auch nicht. Wenn ihr nochmal versagt, wird diese Nacht auch für euch Konsequenzen haben. Ich hole mir jetzt den Stein. Das habe ich euch zu verdanken. Hey, was? Doc, lass ihn los. Was soll das? Auf wessen Seite stehst du, Ernie? Diese beiden Burschen haben uns den ganzen Ärger eingebuckt. Ohne sie wärst du mit deinem Verrat durchgekommen. Und da fragst du noch, auf wessen Seite wir stehen? Alpha! Zeig ihn uns. Ich will wenigstens wissen, wofür wir den ganzen Ärger auf uns genommen haben. Doc? Ja? Mach das nie wieder. Nie wieder, hörst du? Wo ist der Stein? Und diesmal will ich die Wahrheit hören. Er muss da sein, wirklich. Ich habe ihn dort versteckt. Die Wahrheit! Du kennst das Spiel, Doc. Nur ist diesmal eine Patrone drin. 1. Ich schwöre es dir. 2. Er ist dort. Halt! Misch dich nicht ein, Junge. Ihr habt schon genug Ärger gemacht. Ich habe den Stein. Du? Natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? Ihr verfluchten Burschen habt wohl in allem eure Finger. Wie seid ihr an den Stein gekommen? Ja, wir dachten uns, dass Docs Gang zur Toilette mehr als einen Grund hatte und haben nachgesehen. Beth, gib mir die Taschenlampe. Hier. Das ist nicht das Feuer des Mondes. Wie bitte? Das ist nichts weiter als ein Stück Glas. Eine Fälschung. Eine Fälschung? Eine Fälschung? Ich war es nicht. Das glaube ich dir sogar. Auch wenn du mein Vertrauen gänzlich verloren hast. Irgendjemand spielt ein ganz übles Spiel mit uns. Und ich habe das Gefühl, dass ihr Burschen wieder mehr wisst als ich. Ja? Nein, ich weiß nicht von einer Fälschung. Dann gibt es wohl nur einen, der uns Näheres darüber erzählen kann. Unser lieber Direktor. Ja, den Sie ausgeschaltet haben. Schnauze! Beth, geh runter und hol Wasser. Den Direktor kriegen wir schon wieder wach. Okay, alles klar. Das Feuer des Mondes ist eine Fälschung. Nur, wer hat ihn ausgetauscht? Und wann und warum? Vielleicht war es tatsächlich Doc. Bob und Peter hatten den Stein zuletzt, aber sie können ihn nicht ausgetauscht haben. Woher hätten sie eine Fälschung nehmen sollen? Es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit. Und die wäre? Alpha hat gelogen und der Stein ist echt. Faszinierende Idee, Morten. Vielleicht will Alpha so tun, als sei der Stein wertlos, um ihn für sich zu behalten. Aber warum sollte er dann den Direktor wecken? Um die Täuschung zu perfektionieren. Ich hoffe nur, dass Alpha nicht wieder ausrastet. Ich halte ihn durchaus für fähig, jemanden zu erschießen. Was er wohl mit Bob und Peter vorhat, wenn alles überstanden ist. So, hier ist das Wasser. Gib's her! Mein lieber Herr Direktor, wie schön, Sie wieder im Diesseits begrüßen zu dürfen. Sie werden doch nicht etwa schon die ganze Zeit überwacht gewesen sein und uns belauscht haben? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nein, überhaupt nicht. Na schön, dann werde ich es Ihnen erklären. Wir haben Fortschritte gemacht. Sehen Sie? Das Feuer des Mondes. Was wollen Sie noch von uns? Sie haben den Stein doch. Eben nicht. Jeder, der auch nur einen Funken Ahnung von Edelsteinen hat, er kennt dieses Ding als billige Imitation. Eine Imitation? Ausgeschlossen. Ganz unmöglich. Dann möchte ich Ihnen etwas demonstrieren. Sind Sie wahnsinnig geworden? Schluss mit dem Spiel, Direktor. Wenn Sie behaupten, einen Diamanten von einem Stück Glas unterscheiden zu können, wissen Sie auch, dass ein Diamant niemals zerbrechen würde. Das war eine Imitation. Noch dazu eine schlechte. Wo ist der echte blaue Diamant? Eine Imitation? Aber das kann unmöglich sein. Der Scheich hat uns den Stein persönlich gebracht. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Sie stecken dahinter. Ich weiß nicht wie oder warum, aber Sie sind der Schlüssel zum Ganzen. Ich? Aber ich bin doch nur der Direktor dieses Museums. Ja, nur der Direktor. Und das ist weniger, als Sie vielleicht glauben. Wissen Sie, wieso sollte ich der Schlüssel zu irgendetwas sein? Ja, wieso? Na? Ich mache Ihren schönen Anzug wirklich nicht gerne schmutzig, mein lieber Direktor. Aber ich befürchte, dass ein paar hässliche, rote Flecken nicht zu vermeiden sind, wenn Sie mir nicht sofort die Wahrheit sagen. Was für eine Wahrheit? Ich kenne keine Wahrheit. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, wirklich nicht. Die Wahrheit! Kein hysterisches Gestammel! Sie haben 3 Sekunden. Eins... Schon gut. Ich werde es Ihnen sagen. Das wollte ich hören. Sie haben tatsächlich etwas damit zu tun? Ja, ich habe den Stein ausgetauscht. Warum? Das Museum ist nicht so sicher, wie die meisten glauben. Nicht halb so sicher. Die Alarmanlage ist hoffnungslos veraltet. Mit den nötigen Kenntnissen ist es nicht so schwierig, hier einzubrechen. Nein, gar kein Problem. Aber das wissen Sie ja inzwischen. Und? Ich hatte zu viel Angst. Also habe ich das Feuer des Mondes ausgetauscht, um kein Risiko einzugehen. Aber das hätte doch sofort jemand gemerkt, der Ahnung von der Sache hat. Ich glaube nicht. Kein Besucher kommt näher als 1 Meter an den Schaukasten heran. Die Beleuchtung verfälscht den optischen Eindruck. Es wäre also niemandem aufgefallen. Nicht einmal einem Experten oder dem Scheich selbst. Nein, nicht einmal dem. Da sind wir also die ganze Zeit hinter einer wertlosen Imitation hergelaufen? Die Stimme wird uns das nicht glauben. Wir müssen den echten Stein finden. Ganz richtig, liebe Beth. Wo ist er? Kommen Sie schon, Herr Direktor. Mein 3-Sekunden-Angebot gilt noch immer. Schon gut. Ich sage es Ihnen. Er ist nicht hier. Sondern wo? Bei mir zu Hause. In meinem Safe. Na schön. Dann brechen wir sofort auf. Sie wollen zu mir? Was haben Sie geglaubt? Dass ich nach Hause fahre? Nehmt ihn mit. Und Doc auch. Passt auf, dass er nicht abhaut. Unsere Rechnung ist noch nicht beglichen. Und was ist mit uns? Ihr kommt ebenfalls mit. Aber was haben Sie denn mit uns vor? Das werde ich mir noch überlegen. Auf der Fahrt habe ich Zeit genug. Los, Bewegung! Civi wartet schon seit einer halben Ewigkeit unten am Ausgang. Ich muss noch den Chef-Timer aus meinem Büro holen. Seien Sie nicht albern. Morgen werden Sie ohnehin ganz andere Termine haben. Aber er ist wichtig. Ich brauche ihn dringend, furchtbar dringend, ganz ungeheuer dringend. Sie brauchen ganz ungeheuer viel Glück, wenn ich entschieden habe, was mit Ihnen passieren soll. Los jetzt! Werden Sie jetzt den Strom wieder einschalten? Wozu? Es reicht doch, wenn wir einfach abhauen. Peter, vielleicht kommt der städtische Wachdienst und merkt, dass kein Licht brennt. Psst, was du nicht sagst, Kleiner. Da seid ihr ja endlich. Was ist denn los gewesen? Eine Menge. Doc, du guckst so komisch. Was? Schnauze. Habt ihr den Stein? Später, Civi. Wir erzählen dir alles auf der Fahrt. Jetzt müssen wir erstmal raus hier. Los, steh wieder auf. Ja, ja. Schon gut. Schon gut. Wir sollten den Strom wieder einschalten, bevor sich jemand wundert, warum die Nachtbeleuchtung aus ist. Aber wir sind ja noch zu viert. Die Schaltstellen für die Verbindung 2 und 3 liegen nebeneinander. Doc wird uns noch einmal helfen, wenn er hier lebend rauskommen will. Bob, konntest du ihn auch nur an so etwas erinnern? Die tun genau das Richtige. Vertrau mir. Das wäre erledigt. Los zum Wagen. Was ist das? Sieht aus, als hätten wir wieder Strom. Wir fahren nur in die falsche Richtung. Die Richtung stimmt. Ich möchte mich oben noch etwas umsehen. Doch Justus hatte kein Glück. Die Türen waren verschlossen. Enttäuscht kehrte er zu Morten zurück. Fehlanzeige. Wir können verschwinden. Ich befürchte, ich muss wieder den Fahrstuhl nehmen. Schön. Wir treffen uns unten. In dieses Ding kriegen mich keine 10 Pferde mehr rein. Als Justus unten keuchend ankam, erwartete ihn Morten bereits. Bob hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen. Der Schlüsselbund lag direkt vor der Tür. Gut gemacht, Bob. Nur muss ich jetzt noch mal kurz nach oben. Wie du meinst. Eigentlich könnte ich doch den Fahrstuhl... Ach, nein. Nein, nie wieder. Das ist der richtige. Na endlich. Ach, da ist er schon. Genug für heute. Ich kann keine Treppen und keine Fahrstühle mehr sehen. Raus hier. Bist du fündig geworden? Ja. Keinen Mucks, sonst knallt's. Nun machen Sie schön die Tür auf, Herr Direktor. Oder sollen wir ewig hier draußen stehen? Ich finde meinen Schlüssel nicht. Er ist weg. Einfach weg. Natürlich ist er weg. Du hast ihn. Ich? Oh, ja, richtig, richtig. Moment. Ich hab ihn nicht mehr. Ich muss ihn wohl verloren haben, als ich gestolpert bin, in der Halle. Auch wenn ich dir kein Wort glaube, macht das jetzt keinen Unterschied mehr. Ach, einen Schalldämpfer haben sie auch. Schnauze! Wo ist der Safe? Da, in meinem Arbeitszimmer. Ich nehme an, der Safe befindet sich hinter diesem Bild? Na also, öffnen Sie ihn. Ich kann nicht. Ich weiß die Kombination nicht. Ich denke, das ist Ihr Safe. Ja, aber ich kann mir keine Zahlen merken. Öffnen Sie den Safe. Sie werden sie sich irgendwo notiert haben, nehme ich an. Ja. Dann holen Sie jetzt Ihre Notizen. Das geht nicht. Ganz unmöglich. Sie befinden sich in meinem Cheftimer. Und der ist im Museum. Das darf nicht wahr sein. Wir müssen wieder zurück. Super, dann können Sie auch gleich meine Schuhe mitbringen. Halt's Maul! Wir nehmen den ganzen Safe mit. Dazu müssen wir nur die Wand aufbrechen. Das wird nicht nötig sein. Ich habe hier, was Sie brauchen. Justus! Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Woher kennst du die beiden Burschen? Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Darf ich Ihnen zunächst einmal unsere Karte überreichen? Bitte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was geht hier vor? Wer seid ihr, Jungs? Mit wem steckt ihr unter einer Decke? Etwa mit Doc? Nein, mit niemandem. Wir sind nur zufällig in die Sache reingeraten. Aber endlich fangen sie an, in die richtige Richtung zu denken und die richtigen Fragen zu stellen. Das hat ganz schön gedauert. Es steckt nämlich tatsächlich weit mehr hinter dieser ganzen Geschichte, als sie alle wissen. Hör auf zu quatschen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber im Moment interessiert es mich auch nicht. Rück das Buch raus. Bitte sehr. Aber die Kombination steht nicht mehr drin. Ich habe die Seite rausgerissen und vernichtet. Wie bitte? Keine Panik. Bleiben Sie ganz cool. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Aber ich werde sie nicht eher preisgeben, bis Sie mir zugehört haben. Hör zu, Dicker! Ich kenne Ihr Lieblingsspiel, Alpha. 1, 2, 3. Schon klar. Aber ich falle nicht darauf herein. Sie werden mir erst zuhören. Woher? Ich war im Fahrstuhl und habe alles, was im Sicherheitsbüro besprochen wurde, mit angehört. Und ich habe herausgefunden, warum das Feuer des Mondes ausgetauscht wurde. Warum Doc sie verraten hat. Und wer hinter all dem wirklich steckt. All dem... Sie, Mr. Peacock. Ich? Aber Justus, was redest du denn da? Das ist doch absurd. Völlig absurd. Verrückt. Schwachsinnig. Ganz im Gegenteil. Es ergibt alles einen Sinn. Sie sind die mysteriöse Stimme, die unseren lieben Freunden hier den Auftrag erteilt hat, den blauen Diamanten zu stehlen. Als ich hörte, dass ein Unbekannter alle Informationen über das Ausschalten der Sicherheitssysteme und das Unterbrechen der Stromzufuhr hatte, wurde ich das erste Mal stutzig. Damit war für mich klar, dass der Auftraggeber jemand sein musste, der sich im Stedman-Museum ungeheuer gut auskennt. Sehr wahrscheinlich ein Mitarbeiter, der zu allen geheimen Informationen Zugang hat. Ich bitte dich, Justus, das soll ich sein? In den vergangenen Jahrzehnten sind Dutzende, Hunderte von Mitarbeitern gekommen und gegangen. Ausgerechnet mich zu verdächtigen, das ist doch lächerlich. Absolut lächerlich, jawohl. Bis zu diesem Zeitpunkt war es nur ein Gedankenspiel. Konkret verdächtigt habe ich sie erst, als sie sich verplappert haben. Sie wollten unbedingt ihren Cheftimer mitnehmen, als sie das Museum verließen. Ich kann ja verstehen, dass sie abends extra nochmal ins Museum fahren, um ihren vergessenen Terminkalender zu holen. Aber wenn man sich stundenlang in der Gewalt einer Bande von Verbrechern befand, denkt man an alles Mögliche, nur nicht an seinen Cheftimer. Für mich klang es so, als wollten sie auf gar keinen Fall Beweise am Tatort zurücklassen. Also bin ich in ihr Büro gegangen, als der Strom wieder da war, um meinen Verdacht zu überprüfen. Ich habe ihr heiliges Notizbuch gefunden und auf dem Weg hierher gelesen. Du hast... Was? Sie können sich keine Termine und Zahlen merken. Das sieht man ihrem Kalender an. Denn sonst hätten sie die geheimen Treffen mit Doc und einen Tag später mit Alpha nicht dort eingetragen. Ebenso wenig deren Telefonnummern. Deshalb wollten sie den Kalender unbedingt mitnehmen. Tatsächlich, aber das ergibt keinen Sinn. Weil Mr. Peacock den Stein bereits hatte? Doch, es ergibt einen Sinn. Er hätte niemals einfach das Feuer des Mondes stehlen können. Früher oder später wäre es aufgefallen, dass sich im Museum eine Fälschung befindet. Man hätte nachgeforscht und man wäre ihm auf die Schliche gekommen. Bei einem professionellen Einbruch jedoch wäre klar gewesen, dass jemand anderes dahinter stecken musste. Alle wären auf der Suche nach ihnen gewesen, nicht nach Mr. Peacock. Und der hätte sogar doppelt kassiert. Er hätte den Stein selbst besessen und das Museum hätte Geld von der Versicherung kassiert, von dem Mr. Peacock garantiert etwas in seine eigene Tasche hätte verschwinden lassen. Sie und Ihre Leute, Alpha, waren die ganze Zeit nur Köder für die Polizei, damit niemand Jagd auf den Direktor macht. Sie hatten zwar nur eine Imitation gestohlen, doch das hätte ihnen die Polizei niemals geglaubt. Und Geld hätten sie für das Glasding nie bekommen, denn die Stimme, alias Mr. Peacock, wäre am vereinbarten Übergabeort nie aufgetaucht. Wir hätten ihn uns geschnappt. Irgendwie hätten wir seine Identität herausgefunden. Und dann wäre es ihm an den Kragen gegangen. Falsch. Auch dagegen hatte Peacock eine Versicherung. Das doppelte Spiel mit Doc. Wenn alles gut gegangen wäre, hätte Doc sich den Stein unter den Nagel gerissen. Sie wären hinter Doc her gewesen, im Glauben, er hätte den echten Stein. Und Doc hätte die Stimme gesucht, die ihn betrogen hat, während die Polizei Jagd auf sie beide gemacht hätte. In diesem Durcheinander hätte niemand die Spur bis zu unserem Direktor zurückverfolgen können. Ein hervorragender Plan, der nur daran scheiterte, dass sie zu früh die Fälschung erkannten. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er sich mit Edelsteinen auskennt. Das konnte ich doch nun wirklich nicht, oder? Ich dachte, er sei ein gewöhnlicher Einbrecher. Ein ganz normaler Dieb eben. Kein Diamantenexperte. Wie hätte ich denn das auch wissen sollen? Dann stimmt es also. Jetzt kann ich es wohl nicht mehr länger leugnen, was? Nein, es geht jetzt nicht mehr. Ganz unmöglich. Ich verabscheue zwar Gewalt, aber das hätte ich an Ihrer Stelle wahrscheinlich auch getan. Dieses kleine Delikt der Körperverletzung wird Ihre Gefängnisstrafe vermutlich nicht wesentlich verlängern. Vielleicht werden die Richter sogar bereit sein, darüber hinwegzusehen. Ach, das vergaß ich zu erwähnen. Die Polizei wird jeden Moment eintreffen. Was sagst du da? Haben Sie geglaubt, ich würde hier auftauchen, ohne mich abzusichern? Wir müssen verschwinden, Alpha. Sofort. Nicht ohne Beute. Du kennst das Spiel, Dicker. 1, 2, 3. Sag mir die Kombination. Damit kommen Sie nicht weit. Die Zahlen. 12. 23. 2. 59. Da ist er. Und jetzt weg hier. Justus, warum hast du ihm die Kombination verraten? Bist du blöd? Er hat eine Waffe. Und außerdem wird jeden Moment die Polizei eintreffen. Morten hat sie vom Autotelefon aus angerufen. Die Bande kommt nicht weit. Los, hinterher! Sie hauen ab! Wir müssen etwas tun! Das Auto hatte gedreht und schoss die Straße entlang, als ihm plötzlich zwei Scheinwerfer entgegenkamen. Ein fremdes Fahrzeug stellte sich quer, der Lieferwagen bremste zu spät und trat ihn zusammen. Nehmen Sie sie fest, alle. Im Haus ist noch einer, der darf auch nicht entwischen, falls er schon wieder aufgewacht ist. Nein, das darf nicht wahr sein. Der Rolls Royce. Morten! Morten, das haben Sie großartig gemacht. Großartig? Der Wagen ist ruiniert. So etwas ist mir in meiner ganzen langen Dienstkarriere noch nicht passiert. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ach was, das ist doch nur ein Blechschaden. Das kriegt man ganz schnell wieder hin. Mr. Gelbert von der Autovermietung bringt mich um. Das wird er sicherlich nicht, Morten. Wenn mein Vater für die Zeitung einen Artikel über den Fall schreibt und den Rolls-Royce der Autovermietung Gelbert und Co. lobend erwähnt. Keine Sorge. Ihr habt uns also angerufen. Würdet ihr nun freundlicherweise erklären, was das alles zu bedeuten hat? Sehr gerne. Vorausgesetzt, wir können kurz unsere Eltern anrufen, damit sie sich nicht fragen, wo wir bleiben. Es wird nämlich eine längere Geschichte. Über eine Stunde erklärten die drei Fragezeichen und Morten, was in dieser Nacht alles geschehen war. Irgendwann wurde auch Mr. Peacock in Handschellen aus dem Haus geführt. Bei vollem Bewusstsein. Mr. Peacock! Was ist denn? Habt ihr noch nicht genug? Wollt ihr noch was? Noch mehr? Na? Also mir reicht's dicke. Aber es gibt noch einen Punkt, den wir uns nicht erklären können. Richtig. Warum wollten Sie unbedingt noch einmal zurück ins Museum? Sie wussten doch, dass Sie Alpha und den anderen dabei in die Arme laufen würden. Eben nicht. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie sollten erst heute Nacht ins Museum einsteigen. Mitternacht war abgemacht. Jawohl, Punkt 12 Uhr. Nicht eine Sekunde früher. Aber